Spielfolge Nummer 1 aus Bonn-Beuel, die Smiling Understatement 2 in folgender Besetzung: Raimund Kurscheid, 20 am Bass, Ulrich von Schönebeck, 19 an der Orgel und Martin Michaelis, richtig, ja, 18 am Schlagzeug, Gründungsjahr 1968. Und Sie hören drei Stücke: Karelia und Rondo, Lucifer Sam. Ja, wir brauchen die Interpreten gar nicht anzugeben, nicht nur das erste, nein, Sie, es sind alles drei eigene Arrangements von Ihnen, ja? Entschuldigung, dass ich das hier also klären musste, die Zeit fehlte mir, um das deutlich zu sagen. Sie hören also jetzt auf der Spielfolge Platz Nummer 1 die Smiling Understatement aus Bonn-Beuel. Ich bin gerade noch mal darauf angesprochen worden und vielleicht ist das gar nicht uninteressant. Die Smiling Understatement sagen, es wäre gar nicht schlecht, wenn die Jury nicht nach 10 Minuten, sondern schon nach 9,5 Minuten das Signal gibt. Ja, dann kann sich die Band leichter darauf einstellen. Ich glaube, das ist akzeptabel, das ist ein sehr dankenswerter Vorschlag. Ja, und vielleicht könnte man jetzt noch Folgendes sagen. Können Sie es mal versuchen, Herr Kubicki? Wenn dieser Ton ertönt, meine Damen und Herren von den Bands, dann ist Matejon last, ja? Dann sollten Sie wirklich also unverzüglich abschließen, denn dann ist meistens schon der Bleistift für Minuspunkte wegen Zeitüberschreitung gezückt. So, das macht genügend. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Vergnügen. Und auf geht's mit den Smiling Understatement.